Kapitel 61. Nach der Diskothek bringt Franz Carla nach Hause. Das Taxi hält vor einem luxuriösen Haus. Boah, sagt Franz, hier wohnst du? Carla sagt, das ist das Haus von meinem Ex-Mann. Wir sind geschieden. Kapitel 62. Franz sagt, Carla, ich möchte dich wiedersehen. Er legt seine Hand auf Carlas Arm. Gerne, sagt Carla. Lass uns am nächsten Wochenende einen Ausflug machen. Mit meinem Auto. Und ruf morgen an. Carla geht in das Haus. Kapitel 63. Franz ist superglücklich. Er geht zu Fuß nach Hause. Er geht durch die große Stadt. Allein in der Nacht. Franz denkt, das ist romantisch. Kapitel 64. Am nächsten Morgen steht Franz um 7 Uhr auf. Er trinkt einen Kaffee. Dann beginnt er in dem französischen Kochbuch zu lesen. Er liest und liest. Um 12 Uhr bestellt Franz eine Pizza beim Pizzaservice. Er liest und liest. Um 4 Uhr duscht er. Dann fährt er zu dem französischen Restaurant. Kapitel 65. Franz konzentriert sich beim Kochen wie verrückt. Er kennt die französische Küche nicht. Aber es funktioniert. Franz hat viel Talent als Koch. Der Chef ist zufrieden. Er sagt, Sie kochen gut. Kommen Sie morgen wieder.